Was ist die Seele? Die Seele ist der edelste Teil des Menschen, weil sie eine geistige Substanz ist, geistiges Wesen, Wesenheit, ausgestattet mit Vernunft und freiem Willen, fähig, Gott zu erkennen und ihn ewig zu besitzen. Also die Seele aus ihrer Natur heraus, Vernunft und freien Willen und auch die Fähigkeit, Gott zu erkennen und ihn ewig zu besitzen. Natürlicherweise schon, Gott hat uns dann noch zu einer übernatürlichen Seligkeit, zum übernatürlichen Besitz seiner selbst berufen, zur glückseligen Anschauung im Himmel. Das gehört nicht zur Natur der Seele, seine freie Berufung Gottes, die er dem Menschen dazugegeben hat. Und der Mensch auch nicht durch die natürlichen Mittel erreichen kann. Die natürliche Glückseligkeit hätte er durch seine natürlichen Mittel erreichen können.